Zum 72. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas errichtete der Landesleiter der Arbeiterpartei Mexikos, Alberto Anaya Gutierrez, ein Glückwunschtelegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee. Darin gab er seiner Überzeugung Ausdruck, dass die Partei der Arbeit Koreas unter der klugen Führung von Kim Jong-un stets den Sieg im Kampf für die Vereitelung der wahnsinnigen Provokationen der USA zur Unterwerfung der DVRK und für die Verteidigung der Souveränität des Landes und der Würde der Nation erringen wird. Er wünschte Genossen Kim Jong-un von ganzem Herzen größere Erfolge bei seiner erhabenen Arbeit.